oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer iOS-App, der App Tandem, gemeinsam Sprachen lernen, Universal-App, Gratis-App, 131 MB große Versionsnummer 2.5.1 liegt vor, Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat bei 587 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternbewertung von 4 Sternen. Die Bewertungen sind übrigens durchaus positiv. Ich lese mal einen Teil der Beschreibung vor. Sprechen ist der beste Weg, um Sprachen zu lernen, über mit gleichgesinnten Tandempartnern, worauf es wirklich ankommt. Es war noch nie so leicht, Sprachen zu lernen und dabei neue Freunde auf der ganzen Welt zu finden. Tauche in neue Sprachen ein, vertiefe deine Fremdsprachenkenntnisse zusammen mit Native Speakern aus aller Welt und hilf ihnen, deine Muttersprache zu lernen. Finde Tandempartner, die deine Interessen teilen. Unsere App bringt dich mit Leuten zusammen, mit denen du wirklich sprechen möchtest. Es geht sofort los. Keine Termine, keine Verpflichtung. Du bestimmst, hier gibt es keine Schulbücher und keine Hausaufgaben. Bei Tandem geht es darum, Spaß zu haben und dabei immer besser zu werden. Kurzum, die Tandem-Methode ist die beste Weise, eine neue Sprache zu lernen, egal wie exotisch. In der weltweit größten Tandem-Community findest du problemlos Sprechpartner für Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Griechisch, Serbisch, Bosnisch, Ungarisch, Tschechisch, Bulgarisch und sogar Dothraki aus Game of Thrones wird in Tandem gesprochen. Meine Güte, da kann man ja nichts falsch machen. Tandem-Partner finden, die zu dir passen. Textnachrichten, Audio-Messages und Bildnachrichten austauschen. Videochatten, finde deinen Tandem-Partner, Texte deiner Tandem-Partner korrigieren. Mit Profi-Sprachtutoren deinen persönlichen Sprachkurs entwickeln. Brieffreunde finden weltweit, Themenposten, über die du sprechen möchtest, um gleichgesinnte Native Speaker zu finden. Ich habe mich da mal angemeldet. Wenn man sich da anmeldet, erstellt man einen Account und es dauert eine kleine Weile, bis man freigeschaltet ist. Videochat habe ich noch nicht ausprobiert, Audio Message auch noch nicht. Textnachrichten habe ich schon ein paar hin und her verschickt und ja, das ist durchaus nett. Ich habe da jetzt noch nicht es geht ja eigentlich darum, Sprachen zu lernen. Das macht natürlich mehr Spaß mit Leuten, mit denen man sich jetzt auch wirklich gut versteht. Das habe ich da noch nicht erlebt. Also so richtig Sympathie aufbauen, nee, noch nicht. Und deswegen ist das auch relativ schnell wieder eingeschlafen. Aber wenn man nun wirklich das nutzt, um wirklich eine neue Sprache zu lernen, finde ich das eine extrem geile Sache, die auch noch extrem gut funktioniert. Ganz, ganz klasse. Klare Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.